Die Frage, welche Flüchtlinge Deutschland aufnehmen könne, lasse sich nicht diskutieren. Jemand, der aus Aleppo komme, beispielsweise, müsse aus humanitären Gründen aufgenommen werden. Egal, ob er Jeside, Christ oder Muslim sei, so Fuchs. Er sei aber optimistisch, dass sich eine gemeinsame Lösung finden lasse. Auch CDU-Präsidiumsmitglied Spahn betonte im Bayerischen Rundfunk die Gemeinsamkeiten mit der CSU, weshalb ihn der Streit vor allem um die Obergrenze ärgere. Empörung bei SPD und Opposition. Der SPD-Vizevorsitzende Stegner twitterte wörtlich, wenn der Verstand in die Lederhose rutscht. Die Grünen-Vorsitzende Peter meinte, Seehofer wolle die CSU offenbar zur bayerischen Schwester der AfD machen. Und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linkspartei Korte meint, dass Merkel und die SPD es tolerierten, dass die AfD inhaltlich schon am Kabinettstisch sitze, sei verantwortungslos.